Ö1 Hörspiel am Feiertag. Heute präsentiert von Kurt Reisnecker. Der Roman, der die Grundlage für unser heutiges Hörspiel bildet, war ursprünglich als Filmexposé gedacht. Für einen Film des wichtigsten deutschen Regisseurs der Stummfilmära, Friedrich Wilhelm Murnau. Der Film kam nicht zustande und aus dem Filmexposé wurde ein Roman, über den Theodor W. Adorno und Walter Benjamin sich sehr positiv äußerten. Und manche Kritiker waren der Meinung, dass es sich bei »Der Meister des jüngsten Tages« um einen der besten Kriminalromane des 20. Jahrhunderts handle. Der Autor Leo Perutz hingegen behauptete, gar keinen Kriminalroman geschrieben zu haben. Es ist tatsächlich schwierig, Perutz' Roman einer literarischen Gattung zuzuordnen, denn je nach Blickwinkel erscheint der 1923 veröffentlichte Text als Künstlerroman, als Schauerstück, als Psychothriller oder eben als Kriminalgeschichte. Daniel Kehlmann nannte Perutz den größten magischen Realisten unserer Sprache, einen Virtuosen des Rätsels, einen Baumeister erzählerischer Labyrinthe. Am Anfang der Geschichte steht eine Reihe rätselhafter Selbstmorde, die scheinbar ohne Grund begangen werden. Ermittlungen werden eingeleitet, aber die Rätsel werden immer zahlreicher. Handelt es sich also doch um Mord? Hinweise auf eine mögliche Lösung reichen weit in die Vergangenheit. Unter der Regie von Götz Fritsch entstand aus Perutz Roman ein fantastisches Kriminalhörspiel, das Sie heute und morgen bei uns hören können. Von Marina Dietz stammt die Hörspielfassung mit einer stark subjektivierten Erzählweise. Geschehnisse werden nämlich aus der Ich-Perspektive des Freiherrn von Josch vermittelt. Er erscheint zunächst durchaus als verlässlicher Beobachter, doch je weiter die Geschichte fortschreitet, desto mehr häufen sich die Hinweise darauf, dass Josch nicht ist, was er zu sein scheint. Hören Sie in dieser Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem ORF aus dem Jahr 1989 Michael Heltau als Freiherr von Josch, Kurt Sobinetz als Ingenieur Waldemar Solgrub, Heinz Moog als Dr. Gorski, Paulus Manker als Chemiestudent Felix, Erich Auer als Schauspieler Eugen Bischoff und in weiteren Rollen Michael Keller, Jaromir Borek, Alexander Butzolich, Gerhard Steffen, Linde Prelog, Viktoria Schubert, Alexander Schmelzer und Herbert Hanko. Tontechnik Gerhard Wieser, Musik Peter Zwetkow, Regie Götz Fritsch. Arbeit ist beendet. Ich habe die Ereignisse des Sommers 1914 niedergeschrieben. Jene Folge tragischer Begebenheiten, mit denen ich auf so sonderbare Art verknüpft gewesen bin. Ich habe die volle Wahrheit geschrieben. Nichts übergangen, nichts unterdrückt. Wozu auch? Ich habe keinen Anlass, irgendetwas zu verheimlichen. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Solgrub, Waldemar Solgrub, Ingenieur. Und Sie sind? Ich bin der Herr mit dem Gesicht wie tausend andere, Freiherr von Josch. Sie haben ein feines Ohr. Ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment oder als Beleidigung auffassen soll. Ich habe es lediglich gehört. Über die Entfernung, das ist erstaunlich. Rauchen Sie? Danke, nein. Nicht während man musiziert. Dina, ich gratuliere dir, gratuliere. Wunderbar, Ihr Vibrato, Dina, ganz wunderbar. Du bist so blass heute, hast du Sorgen? Und Ihre Bogenführung, Eugen, wird auch immer besser. Na, wenigstens etwas, das besser wird. Aber ich glaube, Sie schmeicheln mir nur. Eugen, wo steht denn der Porsche rein? Ich möchte unseren Gästen etwas anbieten. Ja, ich komme. Ein Wand kurioses über uns. Dina,

hätte nur Grüße zu bestellen von einem gemeinsamen Bekannten, das ist nichts Wichtiges. Aber vielleicht könnten Sie mir doch Ihre Adresse geben, hm? Ja, wenn Herr Baron wünschen. Ich schreibe es Ihnen auf, bitte. So, zweiter Stock, Tür Nummer 21, Breuhausgasse Nummer 11. So, bitte sehr, beim Herrn Hofrat Deichmann. Das ist nämlich Ihr Großvater. Das Fräulein ist aus sehr gutem Haus, wie alle meine Angestellten. Ja. Soll übrigens verlobt sein, habe ich so Leuten hören. Was, ergeben Sie der Diener, Herr Baron? Halt, Ihr Backerl, Herr Baron, Sie haben Ihren Schlafpulver vergessen. So, halten Sie doch die Lampe gerade. Hier, Friedrich Teichmann, Hofrat in Pension. Das sind Sie, Herr Baron. Und Sie natürlich auch, Herr Ingenieur. Ja. Ich bin wieder zu spät. Wir sind alle zu spät gekommen. Wieso? Hier, die Dame am Telefon, das Fräulein Teichmann. War das jüngste Opfer von diesem Ungeheuer. Das war der erste Teil der fantastischen Geschichte Der Meister des jüngsten Tages nach dem gleichnamigen Roman von Leo Perutz in der Hörspielfassung von Marina Dietz. Regie in dieser Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem ORF aus dem Jahr 1989 führte Götz Fritsch. Den zweiten Teil können Sie morgen um 14 Uhr hören. Und noch ein Hinweis, kommenden Samstag um 14 Uhr ist im Ö1 Hörspieltermin die letzte der mehr als 20 Neuproduktionen des heurigen Jahres zu hören. Und zwar die Hörspielfassung des Erfolgstheaterstücks The Who and the What des amerikanisch-pakistanischen Dramatikers Ayad Akhtar. Heuer im Mai fand die österreichische Erstaufführung des Stücks im Wiener Akademietheater statt mit Peter Simonischek, Enne Schwarz, Irina Solawehr und Philipp Haus. Und die vier sind auch in der Ö1 Hörspielfassung zu hören. In dem Stück geht es nicht nur um den Islam und die Rolle der Frau in der Gesellschaft, sondern auch um allgemeine Fragen wie: Wer entscheidet über unsere Art zu denken, zu handeln, zu leben und zu lieben? Die Familie, die Tradition, die Gesellschaft? Kurz zum Inhalt. Afzal hat zwei erwachsene Töchter. Er, der verwitwete Patriarch, stammt ursprünglich aus Pakistan und hat sich in den USA vom Taxifahrer zum erfolgreichen Taxiunternehmer emporgearbeitet. Er sieht sich als eher liberalen Muslim, der für die ältere Tochter Zarina nun einen neuen Mann sucht. Hören Sie Peter Simonischek als Vater und Enne Schwarz als Tochter. Du bist doch nicht glücklich. Glaubst du, ich sehe das nicht? Ich hätte das mit dir und Ryan nicht unterbinden sollen. Ich musste ja nicht auf dich hören. Dass du es getan hast, sagt was darüber, wer du bist. Ich weiß nicht, ob mir gefällt, was das sagt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch weiß, was Liebe ist, Papa. Serena, ich traf deine Mutter und das Erste, was ich dachte, war: Ich mag diese Stimme nicht. Ich mag ihre Nase nicht. Ich mag sie nicht. Aber mein Vater sagte zu mir, das ist die Frau, die du heiraten wirst. Und damit hatte es sich. Was war mit ihrer Nase? Ach, nichts. Ich hab ihre Nase. Und ich hab mich genau in diese Nase verliebt. Die hatte die perfekte Form. Deine Mutter war ein Geschenk und ich habe es 3 Jahre lang nicht gesehen. In diesem Land. Ich habe mich verliebt, ich bin ja so verliebt. Wenn sich hier was anbahnt zwischen zwei Menschen, dann kocht das Wasser schon. Das kann dann nur noch abkühlen. Wie deine Mutter zu sagen pflegte, wir setzen den kalten Kessel auf, damit er Raum hat, sich mit den Jahren zu erwärmen. Sarina, hör auf, dich selbst zu bestrafen. The Who and the What. Kommenden Samstag um 14 Uhr in Ö1. PS, für die Rolle des Vaters Avsal in The Who and the What wurde Peter Simonischek heuer als bester Schauspieler mit dem Nestroy Theaterpreis ausgezeichnet. Ein abschließender Hinweis: Informationen zu unseren Hörspielen und zu den Ö1-Sendungen zum Thema Literatur finden Sie auch im Internet unter oe1.orf.at/lesen. Und natürlich in unserem Monatsmagazin gehört. Und unter oe1.orf.at können Sie alle Sendungen 7 Tage lang nachhören. Ö1 Nachrichten.